Der Jingle ertönt und es ist wieder mal Zeit für den Sunday Service und gerade eben auch Zeit für das Unknown Mortal Orchestra, das Projekt von Ruben Nielsen, der eigentlich aus Neuseeland kommt, aber seit einiger Zeit in Portland in den USA ansässig ist, hat gerade mit Multilove sein drittes Album veröffentlicht. Spätestens seit dem zweiten Werk, einfach nur Two betitelt, hat sich das Unknown Mortal Orchestra eigentlich unsterblich in unsere Seelen gespielt mit großartiger Gitarrenmusik. Die neue Platte ist weniger Gitarren, sondern eher Synthi-lastig, die auch gerade eben beim Ausklingen des Songs Stage or Screen war so ein bisschen Synthi-gedattelt zu hören, was auch von Jean-Michel Jarre hätte sein können. Aber da drücken wir auch gerne mal ein Auge zu. Heute in der Sendung gibt es Musik von den Best Friends. Dann ist Omar Suleiman dabei, ein Partyhengst aus Syrien, wo er gerne mal auch Hochzeiten die Meute zum Tanzen bringt. Dann gibt es Musik von den DuckTales. Es gibt Elektronisches mit Seven Davis Jr. und auch ein bisschen Ruhiges mit Samantha Crane. Und hier kommt The Tallest Man on Earth. To try was about to break into your home. It's a long ways to get it out. So we will go follow friendly like it knew what was before. She said, why are you so complicated when sometimes it's the only giver? It only takes a journaling and the speed of life. Goes on about the drinks you share and what I'll never find. Oh brother, we just take it back with a pedal down. A Timothy we're waking up. Das war The Tallest Man on Earth mit seinem Song Timothy. Ja, was für Bandnamen, Leute, mal kommen. Dann verbirgt sich ein gewisser Christian Mattsson und ich schätze mal, der kommt irgendwo aus den skandinavischen Wäldern. Dark Bird is Home heißt sein aktuelles Album, von dem der gerade eben gehörte Song auch entnommen war. Ja, auch der nächste Mensch heißt eigentlich Sam Dust, aber nennt sich La Priest. Hat früher mal mitgemacht bei einer Band namens Late of the Pier. Um die ist es dann still geworden, um ihn auch. Und jetzt ist er zurück mit seinem Soloprojekt und einem Debütalbum, Ingi betitelt. Klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus Prince und Pop Levi. Hier kommt er mit Mountain. Priest hörten wir mit dem Song Mountain. Man hätte gut ein Mashup draus machen können mit einem Song von Guided by Voices, der da heißt The Gold Heart Mountaintop Queen Directory. Bei ja, so einer Silbe oder so einer Betonung, so einer halben Strophe, die er gerade gesungen hat, dieser Sam Dust alias La Priest, da hätte man ganz gut auch sagen können, das kommt von diesem Guided by Voices Song. Also so ein Mashup wäre sicherlich dort gar nicht mal verkehrt, wenn man die richtige Software hat und die Lust und Geduld dazu. Aber ich glaube, der Zug ist auch schon seit einigen Jahren abgefahren. waren oder etwa nicht. Hinter Sleep verbirgt sich Andreas Prechtl, der sonst ein Kopf von der Band Ja Panik, und hat hier mit ja als Sleep sein erstes Soloalbum am Start, welches diese Woche erscheint. Darauf gibt es Musik zwischen ja, Field Recordings, Folksongs, Popsongs und hier der Song BHX Dub. So klingt also ein Ja-Panik-Künstler Solo. Andreas Prechtl alias Sleep hörten wir mit dem Song BHX Dub vom Album Sleep, gleich betitelt also. Und ja, die Songs da drauf teilweise nicht nur so wie gerade eben gehört. Da gibt es auch manchmal noch vielleicht mehr Ecken, Kanten und Verwirrung, wo man sich fragt, wo kommt der eigentlich da drauf, der Herr? Becoming Real, auch wieder so ein Lonesome Cowboy-Projekt, in diesem Fall von einem gewissen Toby Riddler. Der wurde in Glasgow und hatte mal das Pech, dass er seine ganze Aufnahmen bei einem Harddisk-Crash leider verloren hat oder zumindest nur teilweise wieder retten konnte. Musste nochmal 2 Jahre Arbeit reinstecken, aber jetzt ist sie fertig geworden, die Platte. Pure Apparition heißt sie und hier kommt Becoming Real mit dem Song There. Thank you. Wir ein Song von Becoming Real. Klingt ein bisschen, als wenn Diplo versuchen würde, IDM-Music zu machen, aber gar nicht schlecht gemacht, das Ganze. Becoming Real, das Projekt von Toby Riddler aus Schottland, wie gesagt, hat schon gespielt mit Leuten wie Grimes, Mount Kimby, Subtract und weitere andere Hochkarätige aus der Elektro-Ecke. Passt musikalisch also ganz gut. The Good Life, das ist das Projekt von Tim Kescher. Das letzte Album dieser Band erschien 2007, also locker 8 Jahre her, aber jetzt Anfang August ist es soweit. Mit dem Album Everybody's Coming Down gibt es das neueste Werk von Tim Kescher, der inzwischen auch so ein bisschen solo aktiv war und deshalb The Good Life so ein bisschen hat ruhen lassen, aber jetzt sind sie zurück. Hier schon mal der Song Everybody. Just wanna relive that feeling of over. Tja, das waren The Good Life, die hier wieder mal an den Tag legen, dass Indie-Rock irgendwie dann doch noch nicht tot ist. Ja, Everybody, der Song vom kommenden Album, was da heißen wird, Everybody Coming Down oder Everybody's Coming Down, erscheint Anfang August. Bin gespannt, wie der Rest des Good Lives Album denn sein wird. Bei dieser Qualität würde ich sagen, auf jeden Fall beide Daumen nach oben. Letzte Woche gab es hier schon mal eine Single von einer Dame namens Georgia. Die hieß Move Systems. Georgia ist die Tochter von, wie heißt er noch gleich hier, von dem Leftfield-Gründer Neil Barnes, genau, Georgia Barnes heißt sie, gerade mal 18 Jahre jung oder sowas, kommt aus London und veröffentlicht auch Anfang August ihr Debütalbum, daraus schon mal die zweite Single, nachdem es letzte Woche die erste gab, Nothing Solutions, hier kommt Georgia. Das war Georgia alias Georgia Barnes, Tochter, wie gesagt, von Neil Barnes, den Kopf der legendären Trip-Hop-Gruppe Leftfield. Ja, und Georgia veröffentlicht demnächst ihr Debütalbum, Georgia betitelt. Und gerade eben mit Nothing Solutions gab es da schon mal einen kleinen Ausblick. Also Zukunftsmusik beim Sunday Service, weil auch gerade momentan wirklich nicht richtig viel an neuer Musik erscheint. Aber ich glaube, da habt ihr auch kein Problem mit. Die nächste Künstlerin heißt Kari Jansen, kommt aus Norwegen und nennt sich Pharao, wie man es spricht, mit F geschrieben. Und da wurde also die Rechtschreibreform auch schon umgesetzt bei dieser Dame. Die hat eine Platte aufgenommen mit Mike Lindsay. Das ist der Kopf hinter der britischen Formation Tung. Die waren im Studio, er als Produzent, sie als Musikerin. Und raus ist gekommen Till It's All Forgotten, das Debütalbum dieser Künstlerin, welches demnächst erscheinen wird. Daraus schon mal die erste Single, Buddies. Close your eyes and feel the hunger. Tja, nochmal ganz herrlicher Indie-Rock hier mit vielen Effektgeräten und Shoegazer-Attitüde. Das waren No Joy, die haben gerade mit More Faithful ihre dritte Platte veröffentlicht, die wirklich ziemlich nett gemacht wurde. Und davon hörten wir dem Song Corporal Demon. Als nächstes Django Django, die Band aus England, hatte schon vor kurzem mit Born Under Satan ihre zweite Platte veröffentlicht. Nicht ganz so spannend, nicht ganz so gut wie das Debütalbum. Trotzdem davon nochmal hier auch ein Song, und zwar Giant. Yeah. Django waren das Giant, ihr Song vom Album Born Under Satan, zweites Album der Band aus, ich glaube Oxford kommen sie. Und ja, keine schlechte Platte, aber halt nicht so richtig super großartig wie das Debütalbum damals. Aber ich meine, da ranzukommen, die Platte war so großartig, das ist auch, glaube ich, relativ schwierig und die Erwartungshaltung entsprechend hoch. Und klar, da kann man natürlich immer nur dann so ein bisschen enttäuscht sein, muss vielleicht auch ein bisschen drüber hinwegsehen und die Band vielleicht versuchen, dann neu für sich zu entdecken. So geht es mir bei Little Wings, Projekt von Kylie Field, da auch schon seit, weiß ich nicht, die ganzen 90er Jahre Musik macht als Little Wings und mindestens 12 Alben veröffentlicht hat, meistens auf K-Records und die neueste Platte jetzt auf einem anderen Label, auf Woodzist, erschien. Explains heißt das Werk und erinnert mich so ein bisschen an Bill Callahan oder auch David Berman von den Silver Jews, was das Songwriting und auch was die Stimme betrifft. Hier kommt Little Wings mit dem Song Where. Cape of hills and wheeling skies, a face of sea and shining eyes, all of the above, so a bellow. The moon is wide and high and light, the silver town below is sleeping, all except for one fellow. Thank you. großen Respekt vor Kylie Field alias Little Wings, weil er so richtig schön schräg daneben singt bei diesem Song Where vom neuesten Album Explains. War letzte Woche ihr Album der Woche beim Sunday Service. Tolle Platte, unbedingt mal reinhören. Als nächstes The Phoenix Foundation, die Band aus Neuseeland, veröffentlicht demnächst ihr, ich glaube, sechstes Album, Give Up Your Dreams. Ja, warum soll man die eigentlich aufgeben? Sehe ich doch gar nicht ein. Hier kommen sie mit Mountain. Thank you. Ihr hört den Sunday Service und das gerade eben waren Tame Impala. Die Band aus Perth, aus dem Westen Australiens, ist zurück mit einer neuen Platte. Currents heißt sie, die dritte von, ja, in diesem Fall Kevin Parker. Kevin Parker hat die Band 2007 gegründet, eigentlich so als Solo-Projekt. Er macht auch alles selbst, Aufnahmen, Songs schreiben und so weiter und so fort. Auf Tour dann mit einer kompletten Band, aber ansonsten wirklich mehr so auch wieder Lonesome Cowboy-mäßig. Er macht ansonsten noch mit bei der Band Pond und auch bei Melody's Echo Chamber, aber ich glaube, Tame Impala sind fast schon bekannter als Pond geworden, weil sie irgendwie so eine Mischung machen aus Popmusik, Elektro, irgendwie alles dabei. Auch die neue Platte lässt zu nichts wünschen übrig. Eben gerade hörten wir den Song The Moment und hier nochmal einer Let It Happen von Tame Impala. Must be.